Kapitel 8. Außenpolitik aus ostdeutscher Sicht. Mehr Emanzipation der Europäer. Die USA weniger verlässlich. Die Präsidentschaft Donald Trumps führt uns vor Augen, was eigentlich schon lange ansteht. Die Emanzipation der Europäer, der Europäischen Union im transatlantischen Verhältnis und in der internationalen Politik. Wir Europäer müssen lernen, den Amerikanern auf Augenhöhe zu begegnen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Diese Sätze stammen von Markus Meckel, früherer Bürgerrechtler, Mitbegründer der SDP, SPD in der DDR und viele Jahre im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages tätig, anlässlich der Wiedervereinigungsfeier in der Frankfurter Paulskirche im Jahr 2018. Meckel war der letzte Außenminister der DDR von April bis August 1990 und der erste und einzige, der als Ergebnis einer freien Wahl auf dem Boden der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone im Amt gewesen ist. Heute, rund 6 Jahre später, stehen wir wieder am selben Punkt. Erneut schaut Europa wie das Kaninchen auf die Schlange in Richtung Amerika. Wieder warnen Sicherheitsexperten, dass mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten die NATO als Schutzgemeinschaft in Gefahr geraten könnte. Trump müsste noch nicht einmal offiziell den Austritt der USA aus der von ihm schon lange als obsolet bezeichneten Allianz erklären. Es würde schon genügen, dass die USA Zweifel daran lässt, ob es seine europäischen Bündnispartner im Falle eines Angriffs wirklich verteidigt. Und genau das lässt Trump auf unterschiedlichen Wahlkampfveranstaltungen bereits durchblicken. Säumige Zahler in der NATO verdienten nicht seinen Schutz, so sein Credo. Damit ist auch Deutschland gemeint, weil wir noch nicht die vereinbarten 2% des Bruttoinlandsprodukts BIP in die Bundeswehr und damit in die Schutzgemeinschaft investieren. Dabei müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass von den 30 NATO-Staaten die USA 72% der Gesamtkapazität vorhalten. 80% der NATO-Macht wird außerhalb der EU verantwortet, in den USA, der Türkei und in Großbritannien. Die USA haben spätestens seit der ersten Amtszeit von Donald Trump noch stärker eine eigene außenpolitische Agenda, die natürlich eng mit ihrer wirtschaftlichen Interessenlage verzahnt ist. Zum einen reiben sich die USA mit den weltpolitischen Rivalen China und Russland. Sie haben aber bis heute auch mit beiden Staaten besonders intensive Wirtschaftsbeziehungen, auch mit Russland, ungeachtet aller westlichen Sanktionen. So importieren die Vereinigten Staaten weiterhin russisches Uran, das sie für ihre Kernkraft ebenso benötigen wie für die Stärkung ihrer Atommacht. Im Jahr 2023 erreichten diese Einkäufe mit einem Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert. Grundsätzlich gäbe es auch alternative Einkaufsstaaten, aber der Preis und die Qualität des russischen Urans sind attraktiv. Es verwundert den aufmerksamen Beobachter daher nicht, dass die größten ausländischen Steuerzahler Russlands weiterhin aus den USA kommen, wie ich einer Präsentation des Netzwerks Business for Ukraine entnehmen konnte, die wir auch im Rahmen unserer Arbeit im Arbeitskreis Wirtschaft der CDU-CSU-Fraktion besprachen. Auch bei der internationalen Raumfahrt wurde die Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA erst vor wenigen Monaten bis 2025 in einer neuen Vereinbarung vertieft und besiegelt. Das außenpolitische Know-how des Ostens liegt brach. Gut 5 Jahre nach der Wiedervereinigungsfeier in der Paulskirche traf ich den langjährigen ostdeutschen Außenpolitiker Markus Meckel in Berlin. Er ist inzwischen 71 Jahre alt. Wir verabredeten uns in einem Schöneberger Café, einem Ort für entdeckungshungrige Berlin-Besucher und zugewanderte Lifestyle-Berliner, manchmal auch flapsig Hipster genannt, im Westteil meiner Heimatstadt Berlin. Ich hätte ihn eher im Ostberliner Prenzlauer Berg vermutet, aber sein Wunsch war es, sich hier zu treffen. Er wohnt in der Nähe und hat somit rübergemacht, wie so mancher in meinem Wahlkreis sagen würde. Er war und ist gewiss niemand, der heimliche Sympathien für die untergegangene DDR hegt, das wird auch in unserem Gespräch schnell deutlich. Ein Mann, so habe ich den Eindruck, der in den guten alten Zeiten, also den Jahren, bevor Donald Trump in den USA ans Ruder kam, ein Unterstützer enger transatlantischer Bande war. Ungeachtet dessen verfügt er über die besonderen und vertieften Erfahrungen und das spezielle Gespür vieler Ostdeutscher für Osteuropa. Die Gefühle und Ansichten der Menschen in den Staaten Mittel- und Osteuropas sind den Ostdeutschen nicht fremd. Diese Verbundenheit, so sieht es Markus Meckel, sei unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass sich die DDR infolge der friedlichen Revolution als Teil einer mitteleuropäischen Revolution gemeinsam mit Polen, Tschechien, Ungarn und auch der Slowakei demokratisiert habe. Bei unserem Kaffeegespräch 2024 schauen wir erneut auf die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Oft habe ich den Eindruck, dass die bundesrepublikanische und damit fast ausschließlich westdeutsch geprägte Außenpolitik auf das zu erwartende Wählervotum ähnlich paralysiert blickt wie 2017 nach der Wahl Trumps. Warum aber weiten wir nicht unseren Blick? Wir haben in unserem Land Menschen mit langjährigen Erfahrungen mit den westeuropäischen Partnern und der Westbindung. Zugleich aber eben auch schlaue Köpfe, die die Zusammenarbeit mit osteuropäischen Ländern gepflegt haben. Wir Deutschen könnten diese Brückenfunktion bei der Ausgestaltung des Hauses Europas, auf das ich im Folgenden noch näher eingehen möchte, nutzen. So könnte eine emanzipierte europäische Außen- und Sicherheitspolitik besser gelingen. Und wir würden selbstbewusster mit Umbrüchen und Politikbrüchen im Weißen Haus von Washington umgehen. Eine wesentliche Säule für unser europäisches Selbstverständnis ist aus den jahrzehntelangen engen Kontakten zu unseren westeuropäischen Nachbarn, zu Frankreich und den anderen Gründungsstaaten der Europäischen Union entstanden. Das habe ich auf vielen Reisen als CDU-Generalsekretär, beispielsweise in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, erlebt. Dort sah ich tief verwurzelte Städtepartnerschaften zwischen Städten der früheren Erzfeinde Frankreich und Deutschland. Ich erlebte die engen freundschaftlichen Kontakte von Schülern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit Gleichaltrigen in den Benelux-Staaten und Großbritannien. Mir wurde im Wahlkampf in Schleswig-Holstein deutlich, warum der dänischen Minderheit ein besonderes Wahlrecht für den Deutschen Bundestag vorbehalten ist. Aufgrund ihrer Anerkennung als nationale Minderheit genießen die deutschen Dänen, vertreten durch den Südschleswischen Wählerverband SSW, spezielle Schutz- und Fördermaßnahmen. Dazu gehört unter anderem die Befreiung von der 5%-Hürde bei Wahlen, um ihre politische Teilnahme zu gewährleisten. Ihre historisch gewachsenen Rechte haben das Ziel, ihre Identität, Sprache und Kultur in Deutschland zu bewahren und zu fördern. Mit Stefan Seidler sitzt seit 2021 nach über 70 Jahren Pause wieder ein Abgeordneter der SSW im Bundestag. Er setzt sich dort für die Interessen der Dänen und Friesen in Norddeutschland ein. Da er als Fraktionsloser keine Anträge einbringen oder Anfragen stellen kann, engagiert er sich umso mehr im Innenausschuss für den Erhalt seiner Kultur. Durch geschickte Verhandlungen und das Eingehen von Bündnissen gelang es ihm, Gelder für Projekte zu erhalten, wie zum Beispiel für die Renovierung der Flensburger Nikolaikirche oder den Neubau eines Kulturhauses. Keine Sorge, ich möchte an dieser Stelle keine Parallelen zwischen der dänischen Minderheit im Nordwesten unseres Landes und den gut 16 Millionen Ostdeutschen konstruieren, die seit dem 3. Oktober 1990 im geeinten Deutschland leben. Was ich aber zum Ausdruck bringen möchte, ist dies. Zu den westeuropäischen Bindungen Westdeutschlands sind die besonderen Erfahrungen der Ostdeutschen mit den Staaten Ost- und Mitteleuropas hinzugekommen. Das lag vorrangig daran, dass die Ostdeutschen gemeinsam mit den Osteuropäern nach dem Zweiten Weltkrieg und dem vom Osten hochgezogenen Eisernen Vorhang eine vielfältig geknüpfte Schicksalsgemeinschaft verband. Kurz vor dem Jahrtausendwechsel, zum 10-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, sagte Helmut Kohl vor dem Deutschen Bundestag: Für ein Land im Herzen Europas mit 80 Millionen Einwohnern und mit einer beachtlichen wirtschaftlichen Stärke ist es entscheidend, dass wir unseren Nachbarn und Freunden mit Offenheit und Sensibilität begegnen. Wenn wir in wenigen Wochen in das neue Jahrhundert gehen, sollten wir diese wichtige, entscheidende Erfahrung mit hinübernehmen. Er machte immer deutlich, dass mit dem größer gewordenen Deutschland auch neue Kompetenzen hinzugekommen waren und maß gerade dem Osten unseres Landes eine besondere Verantwortung als Vermittler zu den osteuropäischen Staaten zu. Die Wahrnehmung dieser Rolle in Europa, so meine Erfahrung auch aus zwei Gesprächen mit ihm, war ihm wichtig und konnte gerade in Krisenzeiten, wenn es um historische Verbindungen und Erfahrungen geht, eine große Bedeutung einnehmen. Zuletzt traf ich den Altkanzler im Herbst 2001 vor der Neuwahl in Berlin. Klaus Wowereit war mit der Übergangsregierung gerade ins Amt gekommen und hatte den CDU-Senat mit der Bankenaffäre zu Fall gebracht. Kohl durfte ich in seinem Büro unter den Linden in Berlin treffen. Seine Ehefrau Hannelore war wenige Monate zuvor verstorben. In seinem Büro waren die Erinnerungen der beiden an die vielen Treffen mit den Staats- und Regierungschefs allgegenwärtig. Ihn interessierte Berlin und was aus der Stadt nun werden würde, wer jetzt nach den langen Jahren der Macht von Diepken und Landowski entscheidend sei. Die Kandidatur von Wolfgang Schäuble für das Amt des regierenden Bürgermeisters war von der Berliner CDU gerade durch einen eigenen Kandidaten ausgeschlagen worden. Kohl war es wichtig, die Kompetenzen der Menschen mit ostdeutscher Biografie für das ganze Land zu nutzen. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff, der aus dem Ort Bülzig im Kreis Wittenberg stammt, plädiert dafür, dass ostdeutsche Erfahrungen in Bezug auf die osteuropäischen Nachbarn stärker in die bundesrepublikanische Außenpolitik einfließen. Aufgrund der langjährigen engen Beziehungen in vielen Bereichen zu DDR-Zeiten hätten die Ostdeutschen ein besonderes Gespür für Sicht und Verhaltensweisen der Menschen in diesen Staaten, bis hin zu den politisch Verantwortlichen, etwa in Polen, Bulgarien, Ungarn oder auch Russland. Diese Kenntnisse seien auch geprägt von ähnlichen Erfahrungen in der Diktatur und im Umgang mit den jeweiligen Obrigkeiten. Die Nutzung dieser Kenntnisse könne helfen, die innenpolitischen Prozesse in den Nachbarländern besser zu verstehen und außenpolitische Aktivitäten Deutschlands darauf besser auszurichten, so seine Einschätzung. Ostdeutsche hätten beispielsweise keinerlei Illusionen bei der Frage, ob eine Revolution von unten in Russland denkbar sei. Dies werde es nicht geben, vielmehr würde sich die Mehrheit der Menschen in Russland, einer langen Tradition folgend, nicht gegen die Agitation der Staatsführung auflehnen. Dazu gehören aber auch Erfahrungen im Umgang mit der russischen Seele und dem russischen Volk. Die historische Bindung des Ostens an Russland. Russen können nicht nur persönlich, sehr herzlich, gastfreundlich und großzügig sein, sowie ungehemmt feiern. Sie denken auch gern groß, sie fühlen sich als Teil einer geborenen Großmacht, die stets auf Augenhöhe mit den USA agiert. Jede Ebene darunter wäre unter ihrer Würde. Bis heute leiden viele Russen daher besonders unter zwei Episoden der jüngeren Vergangenheit. Unter der Ära Gorbatschow, die für uns Deutsche so segensreich war, weil Gorbatschow nach Ansicht vieler Russen ohne Not den eisernen Vorhang aufgab und das vormals sowjetische Einflussgebiet bis zur Elbe ohne wirkliche Gegenleistung an den Westen quasi verschenkte. Und unter der Ära von Boris Jelzin, der sein Land mit seinen oft problematischen Auftritten auf internationalem Parkett weltweit zum Gespött machte und den Nimbus der Großmacht über Jahre verspielte. Die Sicht vieler Ostdeutscher auf Russland ist nicht von einer verblendeten Putin-Liebe geprägt, sondern sie hat ganz verschiedene andere Facetten, die zu verstehen für ganz Deutschland lohnt. Da sind die persönlichen Erfahrungen, die Zehntausende von Ostdeutschen gemacht haben, als sie in der damaligen Sowjetunion studierten oder arbeiteten, sei es beim Bau der Erdgasstraße Druzhba oder im Rahmen der Osteuropäischen Wirtschaftskooperation unter dem Dach des RGW, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Da sind die überlieferten Erinnerungen an die Rote Armee, die Deutschland auf ostdeutschem Boden vom Nationalsozialismus befreite. Diese Erinnerungen umfassen durchaus positive Aspekte, aber auch ungezählte menschliche Tragödien. Und da sind Erinnerungen an die in der damaligen DDR stationierten sowjetischen Soldaten und die von oben verordnete deutsch-sowjetische Freundschaft, die nur selten mit wirklicher Herzlichkeit gelebt wurde. Für die Menschen im Osten waren die Menschen aus der Sowjetunion der große Bruder. Und Verwandtschaft kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Dieses Gefühl und Gespür waren überall verortet. Der Russischunterricht in der DDR fiel mir immer schwer. die 6 grammatischen Fälle, wenig Anwendungsmöglichkeiten und kaum eine Chance, das Land jemals zu bereisen, führten dazu, dass ich das Unterrichtsfach erst einmal, zumindest kurzzeitig, abwählte, als dies der neue Lehrplan im westdeutschen Schulsystem 1990 ermöglichte. Aber auch ich hatte in meinem bisherigen Leben verschiedene Berührungspunkte mit dem größten Land Europas, die mich in verschiedener Weise geprägt haben. Ein Exkurs in meine Jugendzeit. In unmittelbarer Nähe des sowjetischen Ehrenmals im Berliner Plenterwald befand sich der einzige Vergnügungspark der DDR. Ich erinnere mich an Karussells, Autoscooter und ein großes Riesenrad, ein Ort, den meine Eltern mit uns Kindern ab und zu besuchten. Vor allem aber erinnere ich mich an die sonst im öffentlichen Straßenbild der DDR kaum sichtbaren Punks mit ihren bunten Haaren und ihrer lauten Musik, die auf dem Fußweg zum Plenterwald ihren Lebensunterhalt wohl auch mit dem Verkauf von Stickern verdienten. Politische Botschaften konnten dort gut versteckt transportiert werden. Wer einen Sticker mit Papst Johannes Paul II. Oder Michail Gorbatschow erwerben wollte, beide waren bei der Obrigkeit in der Endphase der SED-Herrschaft in der DDR nicht wirklich wohl gelitten, wurde dort fündig. Die Botschaft, die mit dem Tragen dieser Plaketten transportiert wurde, war klar: mehr Meinungs- und Reisefreiheit, Ablehnung diktatorischer und repressiver staatlicher Mittel, Hoffnung auf den damals noch nicht besungenen Wind of Change. Ich trug beide Sticker an meinem grünen Parka, der damals im Westen wohl in gewesen sein muss. Ich hatte ihn von einem Sohn unserer etwas entfernteren Westbekanntschaft bekommen, der seiner trendigen Jacke inzwischen entwachsen war. Viele Jahre später erfuhr ich, dass dieses im Osten fast verehrte Kleidungsstück im Westen eher von linken Aktivisten getragen wurde. Es war eine politische Zeit damals um das Jahr 1987. Aus Gesprächen mit Freunden und Schulkameraden ergab sich, dass an vielen Abendbrottischen über die politische Lage diskutiert wurde. Obwohl ich erst 12 Jahre alt war, waren politische und gesellschaftliche Debatten auch im Kreis der Ministranten in der Pfarrei, mit unserem Jugendseelsorger oder in der christlichen Jugend an der Tagesordnung. Mit dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wehte plötzlich ein frischer Wind. Mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika verbanden viele meiner Bekannten die Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte, hin zu mehr Freiheit und Demokratie. Außerdem standen wir auf der Seite der Sowjetunion, wenn es um Abrüstung und Friedensverträge ging. Viele meiner Freunde und Mitschüler und deren Eltern hatten den Eindruck, dass bei einem weiteren Wettrüsten ohnehin nur der wirtschaftlich stärkere Westen gewinnen könne, dass aber die Gefahr eines unkontrollierbaren Krieges von beiden Seiten drohe. So hatte sich bei mir trotz tiefer Ablehnung der gottlosen DDR-Regierung die Einschätzung festgesetzt, dass vor allem die Amerikaner von einem weiteren Wettrüsten abgehalten werden mussten und dass es immer Gorbatschow war, der einseitig mehr Abrüstung anbot, als die Amerikaner selbst mitzugehen bereit waren. Eine unserer letzten Wandzeitungen, die wir in der Schule vor dem Mauerfall gemacht haben, hatte den Arbeitstitel »Lieber Sonne statt Reagan«. Auch ich war davon überzeugt, obwohl ich der Einzige in der Klasse war, der nicht bei den Pionieren oder später in der FDJ war. Gorbatschow passte zum Papst und zu meinem jugendlichen Weltbild. Bei dem Projekt war ich dabei. Gorbatschows europäisches Haus, nur ein Traum? Wenn heute über den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung geschrieben und berichtet wird, entsteht meist der Eindruck, dass es fast allein westdeutsche Politiker wie Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher waren, die die historische Chance ergriffen und Deutschland in die Wiedervereinigung geführt haben. Zweifellos ist ihr Anteil daran groß und vor allem die Geschwindigkeit, mit der der Prozess zur Wiedervereinigung angegangen wurde, kann ich mir in der Verantwortung des damaligen SPD-Chefs Oskar Lafontaine bis heute nicht vorstellen. Aber der Mut, mit dem in der DDR oder in Ost-Berlin auf die Straße gegangen wurde, wie es mein Vater mit mir zum Beispiel am 4. November 1989 tat, als er mich zur legendären Großdemonstration auf dem Alexanderplatz mitnahm, hatte auch viel mit der Hoffnung zu tun, dass Michail Gorbatschow eben nicht, wie die sowjetischen Führer in den Jahren zuvor, die Panzer in die Ostblockstaaten schicken würde, um Aufstände und Freiheitsbestrebungen niederzuschlagen. Matthias Platzek, der frühere Ministerpräsident Brandenburgs, SPD-Bundesvorsitzender und Mitglied im Vorstand des Petersburger Dialogs, bestätigt mir diese Einschätzung. Er berichtete mir von den Veranstaltungen in seiner Funktion für den Petersburger Dialog, bei denen in West- und Ostdeutschland völlig unterschiedliche Fragen gestellt wurden und ganz andere Haltungen zu erleben waren. Es bestand in Dresden, Rostock und Neubrandenburg eine deutlich andere Sicht auf Russland, die nach seiner Einschätzung nicht auf einer abgrundtiefen Liebe zu den Russen oder der ehemaligen Sowjetunion zu DDR-Zeiten beruhte. Das war nun wahrlich nicht der Fall. Gorbatschow hat das gedreht. Michail Gorbatschow hat sich tief in die Herzen eingegraben. Nicht nur, weil er die deutsche Einheit entscheidend mit ermöglicht hat. Das auch, aber schon vorher, weil wir Ostdeutschen zum ersten Mal das Gefühl hatten, die Russen werden nicht auf uns schießen. Das war vorher immer die Drohkulisse, die zu Recht ja auch über allem schwebte. Ich glaube, eine Quelle der Sympathie für Russland ist wirklich die Zeit mit Gorbatschow. Die zweite Quelle ist, und das darf man nicht unterschätzen, dass viele Zehntausende in der Sowjetunion studiert und gearbeitet haben. Auch das prägt ganze Familien. So wurde beispielsweise im Mai 1952 ein Abkommen zwischen der DDR und der Sowjetunion geschlossen, das die Ausbildung von ostdeutschen Studenten und Doktoranden an sowjetischen Hochschulen regelte. In den Jahren 1950 bis Ende 1980 erlangten etwa 20.000 Studenten aus der DDR einen Abschluss an einer sowjetischen Universität und qualifizierten sich damit in der Heimat für führende Posten in Partei, Verwaltung, Wissenschaft und Industrie. Zudem bringt er noch zwei gewichtige Einsichten mit in unser Gespräch, das wir im Frühjahr 2024 dazu führen. Mit dem Blick zurück berichtet er: In den ersten Jahren nach der deutschen Einheit kam bei vielen Ostdeutschen das Gefühl auf, die Wessis behandeln uns hier im Osten zweitrangig, nehmen uns nicht ernst, erkennen uns nicht an. Und mit den Russen gehen die ähnlich um. Das hat ein Gemeinschaftsgefühl bei manchem erzeugt. Das hat zu einer differenzierten Haltung gegenüber Russland geführt. Nicht zu vergessen die traditionellen wirtschaftlichen Kontakte, die einfach dichter waren. Ähnlich schildert es auch Markus Meckel in unserem Gespräch. Gorbatschow, so sagte er, sei in Ostdeutschland zu einer mythischen Figur geworden. Es gebe eine ganz andere Einschätzung der Wiedervereinigung. Während im Westen die Erzählung prägend sei, dass die Freiheit durch die Wiedervereinigung errungen wurde, ist es im Osten die Einschätzung, dass die Wiedervereinigung durch die selbst erkämpfte Freiheit gelang. Für das Selbstverständnis ist dies von erheblicher Bedeutung, denn während in der ersten Schilderung, das ist auch die durch die Medien vorzugsweise geprägte Erzählung, die Ostdeutschen nur Objekt der Geschichte sind, sind sie aus der ostdeutschen Perspektive gestaltende Kraft gewesen. Während seines ersten offiziellen Auslandsbesuchs im Herbst 1985 in Frankreich prägte Gorbatschow die Formulierung von Europa als gemeinsamem Haus. Le Monde Diplomatique, eine in Frankreich, Deutschland und mehreren anderen Ländern in den jeweiligen Landessprachen erscheinende französische Monatszeitung, berichtete im Herbst 2018: Bereits Charles de Gaulle hatte die Idee eines Europas vom Atlantik bis zum Ural verteidigt. Ein Europa der Vaterländer, frei von jeglicher Bevormundung, in dem Russland dem Kommunismus entsagt hätte, den der General im Übrigen für eine vorübergehende Erscheinung hielt. In dem mit der Überschrift »Als Moskau von Europa träumte« überschriebenen Artikel wird über die Bestrebungen Russlands berichtet, sich in Richtung Westeuropa zu öffnen. Ein aus meiner Sicht gerade heute lesenswerter Beitrag. Helmut Kohl hat den Gedanken des Hauses Europa immer wieder aufgegriffen. Er war es, der die Worte von Michail Gorbatschow vom gemeinsamen Haus Europa in seinem Kopf und in seinem Herzen trug, als er die Wiedervereinigung in den 2+4-Verhandlungen erfolgreich vereinbarte. 9 Jahre nach der Wiedervereinigung sagte Helmut Kohl im Deutschen Bundestag: Wir Deutsche haben nach den großen Katastrophen zweier Weltkriege und den schlimmen Taten, die in deutschem Namen vielen Menschen angetan wurden, am Ende dieses Jahrhunderts großes Glück erfahren. Ich denke, wir sollten die Einheit daher als ein Geschenk und als eine Chance für die Zukunft begreifen und bei allen Sorgen des Tages, die berechtigt sind, nicht in Kleinmut verharren. Das Geschenk der Einheit verpflichtet uns, so sehe ich es, immer wieder den Bau des Hauses Europa mit kräftigen Schritten voranzutreiben. Denn ohne diesen Weg nach Europa wäre die deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Ohne die Politik der europäischen Integration, der Aussöhnung mit unseren Nachbarn und der Abkehr von nationalstaatlicher Machtpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts hätte es keine deutsche Einheit gegeben. Und, was noch wichtiger ist für die Zukunft, gäbe es keine friedliche Zukunft für Deutschland in Europa. Und ich ergänze: Helmut Kohl sah in dem gemeinsamen Haus Europa auch stets Russland. Dies wurde in einer Rede 1995 von ihm verdeutlicht. Ein Blick auf die Landkarte zeigt doch jeden, dass Russland auch nach dem Ende der frühen Sowjetunion das mit Abstand wichtigste und mächtigste Land unter unseren Partnern im Osten Europas ist, ob uns das gefällt oder nicht. In der Zeit zwischen dem Umbruch in der DDR und dem Vollzug der deutschen Wiedervereinigung war ich noch zu jung, um gefestigte Erinnerungen an die damals vor sich gehenden politischen Entwicklungen haben zu können. Daher habe ich vor wenigen Monaten Horst Teltschik konsultiert, der in jener Zeit einer der engsten Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl war. In unserem Gespräch erinnerte sich der frühere hohe politische Beamte, Wirtschaftsmanager und ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz von 1999 bis 2008 sehr genau an die Vorgänge 1990. Fast geräuschlos vollzog sich im Einvernehmen der 4 Siegermächte am 1. Oktober 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands. Voraussetzung dafür waren 2 stabilisierende Faktoren: die Verankerung des geeinten Deutschlands in der Atlantischen Allianz und in der Europäischen Gemeinschaft. Präsident Gorbatschow hatte in seinem Gespräch mit Bundeskanzler Kohl am 16. Juli 1990 im Kaukasus die Entscheidung der NATO-Mitgliedschaft als Recht des souveränen deutschen Staates anerkannt. Und weiter sagte Horst Teltschik: Vom 19. bis 21. November 1990 trafen sich alle 34 Staats- und Regierungschefs der KSZE-Staaten in Paris und unterzeichneten die Pariser Charta für ein neues Europa. Die Charta war kein völkerrechtlicher Vertrag, sondern eine politische Absichtserklärung. Sie beschreibt ausführlich die Prinzipien der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die zukünftig für alle Mitgliedstaaten gelten sollten. Sicherheit sei unteilbar und untrennbar mit der aller anderen verbunden. Alle Staaten sollen sich der Androhung und Anwendung von Gewalt enthalten. Streitfälle sollen friedlich beigelegt werden. Demokratie und die Achtung der Menschenrechte seien unverzichtbar und sollen gefördert werden. Rüstungskontrolle und Abrüstung sollen intensiviert, der politische Konsultationsprozess verstärkt und die Zusammenarbeit erweitert werden. Das soll dazu beitragen, ein gemeinsames europäisches Haus aufzubauen, von Lissabon bis Wladiwostok. Das schloss die UdSSR selbstverständlich mit ein. Am Ende resümiert der langjährige Kanzlerberater nachdenklich: Für Gorbatschow war die Pariser Charta die Blaupause für das gemeinsame europäische Haus. Heute müssen wir uns fragen, was haben wir daraus gemacht? Eine historische Chance hatte sich aufgetan. Haben wir sie ausreichend genutzt? Wie bereits erwähnt, nutzte Helmut Kohl in vielen Erklärungen dieses Bild und sah dabei Deutschland in der Verantwortung als Mittler zwischen dem Westen und Russland. In der Regierungserklärung zum Europäischen Rat im Jahr 1991 kann man dies ausführlich nachlesen. Er beschreibt darin, wie die ökonomische und die ökologische Dimension Europas gestärkt und die Risiken gebannt werden müssen. Ihm schwebte eine euroatlantische Zusammenarbeit von Vancouver bis Vladivostok vor. Der frühere Bundespräsident Horst Köhler knüpfte an dieses Credo an und sagte im Rahmen der Gedenkfeier der Konrad-Adenauer-Stiftung am 31. Oktober 2009 im Berliner Friedrichstadtpalast unter der Beteiligung von George W. Bush und Michail Gorbatschow: Ganz Europa soll so zusammenwachsen, dass unsere Grenzen uns nicht länger trennen, sondern verbinden. Der Vorschlag, einen Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Wohlstands von Vancouver bis Vladivostok zu schaffen, bleibt zukunftsweisend und lässt sich erreichen, wenn die Europäische Union mit Russland und den anderen GUS-Staaten eine Partnerschaft für Gesamteuropa entwickelt, die auf intensivem Dialog, guter Nachbarschaft und weitsichtiger Zusammenarbeit gründet. Das alles ist möglich. Nun wissen wir alle, dass das gemeinsame Haus Europa seit der russischen Annexion der Krim und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine in seinen Grundmauern massiven Schaden genommen hat. Dennoch sollten wir diese Vision nicht für alle Ewigkeit aufgeben, sondern verstehen, dass darin die Chance für Frieden, Freiheit und Wohlstand in ganz Europa liegt. Hätten die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg eine dauerhafte Isolation Deutschlands im Sinn gehabt, und dafür gab es sicher sehr viele Gründe, würden wir heute nicht so leben können, wie wir es tun. Auch ein Russland nach Putin wird es geben. Die Emanzipation der deutschen und europäischen Außenpolitik. Wenn ich mich als Generalsekretär der CDU Deutschlands mit Mitgliedern des Bundesvorstands meiner Partei über die Lage Europas und der Welt unterhielt, dann kamen wir häufig auf das Buch von Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte, zu sprechen. Auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz nahm oft Bezug auf dieses Standardwerk der Transatlantiker und betonte, wie sehr sich Fukuyama doch getäuscht habe. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler an der Stanford University hatte darin den nunmehr abgeschlossenen Siegeszug des Kapitalismus und der Demokratie beschrieben. Schrittweise würden nun alle Länder diesem Weg folgen, so war seine Einschätzung. Das Ende der Geschichte hat sich als falsche Einschätzung herausgestellt. Die Zahl der Menschen auf der Welt, die in einer Demokratie leben, sinkt kontinuierlich. Der Spiegel berichtete 2022, dass nun nur noch 45% der Weltbevölkerung in einer Demokratie lebten, in einer vollständigen Demokratie sogar nur 6,5%. Die aus der Einschätzung Fukuyamas entsprungene Sichtweise auf die Freiheitsbewegung in Mittel- und Osteuropa in der bundesrepublikanisch vorherrschenden Politik besteht trotzdem fort. Aus dem selbstbestimmten und erkämpften Weg in die Demokratie wird so allein ein Sieg des Westens. Ein sprachliches Indiz für diese unterschiedlichen Sichtweisen war beispielsweise die Debatte um den Namen des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin. Während die westdeutschen Vertreter in der zuständigen Kommission des Bundestages es Einheits- und Freiheitsdenkmal nennen wollten, war es den ostdeutschen Vertretern wichtig, dass es Freiheits- und Einheitsdenkmal heißt. Bei näherer Betrachtung ist die Reihenfolge der Wörter ein bedeutender Punkt. Markus Meckel bedauerte in seiner Rede zur Wiedervereinigungsfeier 2018 in der Paulskirche, dass es uns Deutschen noch nicht gelungen sei, für das in unserer Geschichte so wichtige Ereignis der Einheit eine gemeinsame Erzählung gefunden zu haben. Vielleicht ist eine gemeinsame Erzählung auch nicht erforderlich oder überfordert, West wie Ost. Wichtig ist jedoch, dass beide Sichtweisen gleichberechtigt nebeneinander stehen und nicht, wie derzeitig erlebbar, beispielsweise die ostdeutsche Sicht auf die Russlandpolitik als zurückgeblieben abgetan wird. Dass es in der Belle Etage der bundesdeutschen Politik allerdings auch vorkommen kann, auf ostdeutsche Spezialkompetenzen zurückzugreifen, darauf machte mich Matthias Platzek mit einem Augenzwinkern aufmerksam. Auffällig sei gewesen, so erinnert sich Platzek an seine Zeit als Ministerpräsident Brandenburgs und in dieser Funktion natürlich auch mit den Regeln und Ritualen im Bundesrat vertraut, dass im Bundesrat der Vorsitz in den Ländergruppen für die Kooperation mit den osteuropäischen Ländern stets den ostdeutschen Ministerpräsidenten übertragen wurde. Während die Ländergruppen, in denen es um die Kooperation mit den USA, Frankreich, Großbritannien oder Japan ging, immer von westdeutschen Ministerpräsidenten geleitet wurden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Im Frühjahr 2024 besuche ich den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Dresden. Am Ende unseres Austauschs in seinem Amtszimmer in der sächsischen Staatskanzlei sagt er ungewohnt emotional: Es kann doch nicht sein, dass bei diesem Thema, er meint damit die Beurteilung der russischen Sicht und ihrer Ansichten zu Europa und zur NATO, die Ostdeutschen sich von der politischen Elite des Landes anhören müssen, dass man sie nicht ernst nehmen kann. Wenn es denn nun eine Volksgruppe gibt, die Expertise im Umgang mit den Russen hat, dann sind es die Ostdeutschen. Wir sind es, die nun wirklich am meisten Erfahrung mit den Gefühlen und dem Denken der Russen haben. In Dresden stand an diesem Tag das Fenster weit auf. Wir blickten auf den beginnenden Frühling am Elbufer. Ebenso steht ein Fenster auf für ein Deutschland, das wieder eine vermittelnde Rolle in Europa einnimmt und an die tiefe Überzeugung Helmut Kohls anknüpft für ein friedliches Europa von Großbritannien bis Russland. Es ist der große Wunsch der Deutschen, dass in ganz Europa Frieden einkehrt. Verlässlich und gesichert. Es ist durchaus möglich, ein friedlicheres Europa zu schaffen. Die Sicht der Ostdeutschen ist dafür von Bedeutung und sollte nicht länger ignoriert werden. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat dafür ein schönes Bild. Jeder weiß, wenn man zwei Lungenflügel hat, ist man stärker, als wenn man nur einen hat. Deshalb sollte dieses Land froh sein, dass es diese beiden Lungenflügel Ost und West hat. Deutschland ist dann stark, wenn es diese unterschiedlichen Sichtweisen einbezieht, auch die Ostdeutsche. Sie sollte nicht abfällig bewertet oder gar stigmatisiert werden, sondern wir alle sollten die intellektuelle Kraft aufbringen, diese Argumente ernst zu nehmen und uns damit auseinandersetzen. Das wäre ein aufgeklärter Umgang, den man sich nach 34 Jahren wünschen kann. Der renommierte bulgarische Politologe und Osteuropa-Experte Ivan Krastev sagte bereits im September 2022 in einem Interview mit Hans Rauscher in der österreichischen Tageszeitung Der Standard: Viele haben sich geirrt in der Beurteilung Russlands. Viele in Deutschland und Österreich dachten, wenn wir genug Handelsbeziehungen haben, wenn die Russen wohlhabend werden, sind sie nicht an einem Krieg interessiert. Andere sagten, Russland ist eine imperiale Macht, die immer Krieg führen muss. Aber wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir uns wirklich für Russland interessieren. Es wird ein langer Konflikt und Russland wird nicht verschwinden. Wir müssen besser verstehen, was in der russischen Gesellschaft geschieht. Ich habe keinen Russen getroffen, der chinesisch sein möchte. Aber ich kenne sehr viele, die Teil Europas sein wollen. Mein Credo in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik lässt sich kurz zusammenfassen. Deutschland und vor allem die politisch Verantwortlichen in unserem Land wären gut beraten, sich sowohl mit den außenpolitischen Ansichten führender ostdeutscher Politiker auseinanderzusetzen, als auch die von den Vätern der deutschen Einheit vererbten und an uns weitergereichten Erkenntnisse und Erfahrungen in ihr strategisches Handeln einzubeziehen. Die ausschließlich transatlantische Sicht wird Deutschland kaum bei der Lösung der sicherheitspolitischen Aufgaben helfen, wenn man auf die in den USA bevorstehenden Präsidentschaftswahlen schaut. Vielmehr brauchen Deutschland und Europa eine emanzipierte Außen- und Sicherheitspolitik. Der Begriff vom gemeinsamen Haus Europa, den einst Michail Gorbatschow und Helmut Kohl immer wieder in den Mittelpunkt ihrer Visionen für das Zusammenleben der Völker in Europa rückten, sollte nicht für alle Ewigkeit in die Archive verbannt werden. Und auch die Sehnsucht nach Frieden und Stabilität in Europa, die in Ostdeutschland parteiübergreifend stark ausgeprägt ist, sollte bei allen taktischen Überlegungen endlich stärker in die bundesdeutsche Außenpolitik einfließen. Bei aller großen Schuld, die Russland und das Putin-Regime durch den Ukraine-Krieg auf sich geladen haben, wird es eine Zeit danach geben. Die etablierten politischen Akteure in Deutschland scheinen ihre Dialogkanäle aufgegeben zu haben. Bislang unberücksichtigte Akteure aus Ostdeutschland könnten dann möglicherweise aushelfen.